Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen. Wärme trifft Wissen. Ich bin Tobias. Und ich der Florian. Und zusammen sind wir die Heizungstuner. Guten Morgen, Tobias. Hallo Florian, servus. Na, warst du am Wochenende Skifahren? Dieses Wochenende leider tatsächlich nicht. Das war das erste Wochenende jetzt seit langem, weil leider meine kleine Tochter etwas krank war und da war ich jetzt mit Pflege ein bisschen eingespannt, weil die Große war wieder anderweitig verplant und ja, du weißt ja, wie das ist mit den Kindern. Wird es nie fahren. Ja, nur zu gut. Da wünsche ich gute Besserung. Das sind immer die Momente, da beneide ich dich, wenn ich auf Social Media sehe, wenn du wieder an irgendeinem Berghang stehst, offensichtlich immer als einer der allerersten. Ja, das muss sein. Kinder stehen früh auf und da muss man der Erste am Berg sein. Da gibt es noch die schönen Spuren von der Pistenraupe und da muss man die ersten Spuren dann, die ersten Schwünge reinziehen. Und das, nachdem wir ja ziemlich nah bei den Skigebieten sind, wir sind ja mitten in den Bergen, da bietet sich das an, da muss man das machen. Das habe ich immer geliebt, als Erster oder hinter der Pistenraupe her. Das habe ich genossen. Ja, das Wetter ist ja traumhaft. Wenig Schnee, aber immer strahlender Sonnenschein. Sensationell. Ja, umso wichtiger ist es, wenn du dann nach Hause kommst, dass die Bude ordentlich warm ist, ne? Das ist dann noch wichtiger, ja, weil ab und zu ist es auch recht kalt dann draußen. Und da ist da wichtig, dass man super Lösungen zu Hause hat, damit das auch ordentlich regelt und funktioniert. Und da werden wir heute drüber quatschen. Das ist ein super Thema. Das ist so ein kleines bisschen auch mein Steckenpferd. Elektronische Systeme zum Regeln der Einzelraumtemperatur. Da haben wir ja verschiedene Produkte, die das können. Aber ich glaube, wichtig ist, mal so ein Grundverständnis zu haben, was diese Systeme überhaupt machen und was der Grund dafür ist, dass wir das einsetzen. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon mal das Thema, dass Raumtemperaturabsenkung einfach wichtig ist, weil man pro Grad Raumabsenkung etwa 6% Energieeinsparung hat. Das heißt, wenn ihr den ganzen Tag Skifahren seid, macht es durchaus Sinn, dass in der Zeit der Raum einfach mal 2-3 Grad kälter ist und man sich dann 6, 12, 18% Energie spart in dieser Zeit. So ist es. Und auch natürlich das Thema Komfort darf man nicht vergessen. Der Komfortanspruch der Kunden wird ja jährlich höher, habe ich so den Eindruck. So was früher ja noch gar kein Thema war, ist heutzutage schon eine Riesenaufregung, wenn irgendwo das Raumthermostat nur 21,8 statt 22 anzeigt. Ja. Und das Thema Komfort wird immer wichtiger und ich sage, wenn ich mehr Komfort haben kann mit Energieeinsparung, ist ja das ja optimal. Ich glaube, es kennt keiner mehr jemanden, der die manuellen Thermostatköpfe runterdreht, wenn er das Haus verlässt und dann durch die Wohnung läuft und sie wieder aufdreht. Da ist Komfort wirklich ein ganz wichtiges Merkmal. Und da haben wir ja mit unserem, ich sag mal, programmierbaren Thermostatkopf, der sich Eco nennt, ein ganz tolles Einsteigegerät. Dort können wir ja Zeiten programmieren, wann welche Temperatur in dem Raum vorherrschen soll. Und der regelt ja dann automatisch, dass zu dem programmierten Zeitpunkt schon mal die Temperatur erreicht ist, die wir da haben wollen. Das heißt, das, was du mit Komfort meinst, ist ja bei dem, ich sag mal, Basisprodukt, bei dem unvernetzten Produkt, bei dem Eco schon mal vollkommen gegeben. Genau. Also ich sage da immer gern, dass die Standardanwendung ist da bei mir immer gerne die Büroanwendung, wo es dann meistens Leute gibt, die sehr, bei uns sagt man, erfroren sind, also denen es schnell kalt ist und die drehen dann in der Früh auf 5 auf und am Abend um 16 Uhr dann oder 16.30 Uhr, wenn Büroschluss ist, dann bleibt er auf 5 und am nächsten Tag in der Früh kommt der Chef ins Büro und wundert sich dann, warum es 30 Grad im Büro hat. Also da sage ich dann immer, da ist dann super, wenn der Kopf dann von selbst absenkt um 16.30 Uhr und am nächsten Tag hat es dann nur 22 Grad in der Früh und nicht 30. Das ist ein hervorragendes Beispiel, das werde ich mir ein kleines bisschen adaptieren für meine nächsten Argumentationen. Ja, das ist, also das kennt fast jeder, weil gerade in den Büros, da ist das trotzdem gang und gäbe. Und ich glaube, was ja auch immer wieder passiert, was ja ein tolles Feature generell bei den elektrischen Köpfen ist, ist dieses Feature mit dem Fenster, also mit dem offenen Fenstererkennung, dass er eben merkt, wenn gelüftet wird, weil sonst strahlt ja da der Heizkörper förmlich durch und so schließt er kurz und öffnet dann wieder erst, wenn das Fenster wieder zu ist. Also das spart ja auch immens an Energie. das ist ein ganz wichtiges Feature in meinen Augen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass der Thermostatkopf dann auch diesen Temperaturabfall mitbekommt. Wenn der Heizkörper hinter dem ganz dicken Vorhang versteckt ist und die Tür nebenan offen ist, kann es da natürlich schon mal sein, dass die Reaktion nicht ganz so schnell erfolgt. Aber im Grunde ist das ein ganz wichtiges Feature, dass wir das elektronisch machen. Das stimmt, da hast du recht. Mhm. Genauso schön ist ja, dass du schon den Eco mit dem Handy programmieren kannst. Das heißt, durch eine Bluetooth-Verbindung und der kostenlosen Eco-App kann der Nutzer seine Zeiten und seine gewünschten Temperaturen einstellen, wenn er in dem jeweiligen Raum ist. Genau. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte es nicht nur aus dem Raum steuern können, sondern wie du, wenn du sagst, du bist beim Skifahren und hörst ein bisschen eher auf, weil der Schnee zu sulzig geworden ist, dann sagst du in der Gondel nach unten, sagst du schon mal, bitte zu Hause aufheizen. Dazu brauchst du ein internetfähiges System. Und das ist dann letzten Endes unser Eli-System, das übers Internet verbunden und vernetzt von überall auf der Welt steuerbar ist. So ist es. Im Endeffekt kannst du auch wieder vergleichen. Wir haben ja immer gerne unseren Brückenschlag zu den Autos. Was machen wir bei unseren Autos im Winter, wenn es kalt ist? Da kurz bevor wir beim Kunden dann fertig sind, dann drücken wir auf den Propeller in der App und dann steigen wir ins warme Auto ein. Also das ist schon, den Komfort möchte ich auch nicht mehr missen. Das ist schon wirklich fein. Speziell bei uns war es ja jetzt wirklich, wirklich bitterkalt in den letzten Wochen. Ja. Und wenn man da bei minus 15 Grad immer ins warme Auto einsteigt, das ist dann schon sehr, sehr fein und komfortabel. Das warme Auto ist ja der eine Vorteil. Das ist ja ein Komfortmerkmal. Ich freue mich innerlich immer so ein kleines bisschen, wenn ich dann in das Auto steige, die Scheiben frei sind und an den Nachbarn vorbeifahre, die draußen stehen und kratzen. Ja, so ist es. Ich wink dann manchmal freundlich. Ja, aber so ist es. Die moderne Technik, wir sind in 2025, da hast du Komfortmerkmale, da hast du auch einfach Ansprüche. Und wenn man die mit so einem Heizsystem, mit so einem Smart-Home-System genauso steuern kann, dann verstehe ich manchmal nicht, wie man sich sagen kann, ich bin mit der manuellen Steuerung noch zufrieden. Ja, vor allem auch, wenn man sagt, Kosten-Nutzen-Faktor, wenn man wirklich ungenutzte Räume oder in Zeiten, wo man es nicht braucht, das Ganze absenkt, dann amortisiert sich das ja auch relativ schnell wieder. Das ist ja keine Frage dann von Jahrzehnten, sondern das ist eine Frage von Jahren maximal. Das ist ja meistens dann in 2-3 Jahren hat sich die Investition amortisiert, plus zusätzlich noch der Komfort, der entsteht. Das ist das, was du ja vorhin gesagt hast. Der Komfort ist ja einer der zentralen Punkte, dass ich mir mit der Programmierung der Zeit keine Gedanken machen muss, wann fängt das System das Aufheizen an, sondern ich sage, ich komme um meinetwegen 7.30 Uhr ins Büro und dann programmiere ich 7.30 Uhr und dann kann ich sicher sein, dass um 7.30 Uhr auch warm ist. Das ist schon ein großer Vorteil. Das geht natürlich nur aufgrund des, ich sag mal, Lernfaktors, den das System integriert hat. Diese adaptive Steuerung, die macht es natürlich einfach und sehr komfortabel, eben genau diese Punkte zu regeln. Und ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Heizkörper, die vielleicht hinter einem dicken Vorhang versteckt sind. Wenn ich mir vorstelle, dass in einem Raum mehrere Heizkörper sind, die jetzt vielleicht keine optimale Positionierung haben, dass der Thermostatkopf, der ja auch die Raumtemperatur fühlt, dort vielleicht nicht ganz die perfekte Situation hat, dann kann man ja mit unserem Raumsensor auch noch arbeiten, der dann an der Stelle positioniert ist, wo es relevant ist, der dann die Führung für diesen Raum temperaturseitig übernimmt und somit die Steuerung über das Smart-Home-System aktiviert. Mhm. Genau so ist es, ja. Einen zentralen Raumthermostat und dann verknüpfe ich das entsprechend. Das geht ja wirklich einfach mit der App auch. Genau. Dann hat man eine saubere Regelung. Da müssen wir vielleicht für unsere Zuhörer noch kurz erläutern. Für so ein Smart-System ist immer ein sogenanntes Gateway vonnöten. Das ist quasi die Verbindung von unserem System ins Internet. Das wird per LAN-Kabel am Router angeschlossen oder an der Netzwerkdose in der Wohnung und stellt dann somit die Verbindung zwischen dem Regelsystem und dem Internet dar, dass man von jeder Stelle auf der Welt darauf zugreifen kann und auch die Programmierung dann entsprechend erfolgen kann. Das finde ich schon wichtig, sollte man kurz erwähnen, damit der Unterschied zwischen so einem Standalone programmierbaren Thermostatkopf wie dem Eco und eben dem Eli-System auch mal verstanden ist. Genau, ja. Ja, und das ist ja schön auch, dass das so ein Baukastensystem ist, weil die Radiatorenlösung, die haben wir jetzt schon relativ gut besprochen, glaube ich. Und mit dem Eli-System kann man ja genauso auch die Fußbodenheizung smart machen. Genau. Ich war ja selber, wie wir 2017, 18 haben wir ein Haus gekauft und renoviert, alles umgebaut auf Fußbodenheizung. Und ich mit meiner damals jugendlichen Euphorie dachte mir, ja, das mache ich dann eh über die Heizkurve und regel das perfekt hin. Bin dann aber auch relativ schnell draufgekommen, wenn man große Glasfronten hat, wenn man einen Kachelofen hat und wenn man mehrere Stockwerke hat, dass das mit der Heizkurve nicht funktioniert. Hab mir dann das Funksystem von uns auch nachgerüstet und muss echt sagen, speziell jetzt mit diesen wechselnden Lastfaktoren bei uns unten im Wohnzimmer, da haben wir relativ eine große Glasfläche vorne. Bei Tag heizt es durch die Sonne jetzt schon wieder ganz gut auf. Am Abend heizt man dann relativ oft den Kachelofen ein, weil es einfach angenehm ist, wenn es ein bisschen knistert, wenn man am Abend von Fernseher sitzt und dann knistert es im Kachelofen. Das ist einfach fein. Aber das sind eben Energien, die zusätzlich im Raum entstehen, die der Kessel oder die Heizquelle gar nicht merkt. Und zusätzlich steigt natürlich die warme Luft auch auf. Und früher war es dann eben so, dass dann oben in den Schlafzimmern, wo man es ja nicht unbedingt so warm haben will, eher dann so ein bisschen fast ein Hitzestau entstanden ist und die Wohnzimmer, also die Schlafzimmer dann noch wärmer waren. Und Da habe ich das jetzt nachgerüstet und muss wirklich sagen, also seit wir das nachgerüstet haben, egal ob jetzt viel Sonneneinstrahlung wenig ist, ob man den Kachelofen heizt oder nicht, jetzt haben wir immer konstant die Raumtemperatur. Es ist ein gewaltiger Komfortgewinn und trotzdem spart es auch am Ende des Tages Heizenergie ein. Das ist bei uns dasselbe. Wir haben ausschließlich Fußbodenheizung hier im Haus und keinen Kachelofen in dem Sinn, wie du meinst, mit einer großen Speichermenge, sondern ja, unser Ofenbauer hat gesagt, das ist ein Lustfeuer, was wir hier machen. Das ist so ein Ofen, der relativ geringe Speichermenge hat, aber eine große Scheibe, dass man das Knistern, das Feuer und sowas wahrnimmt. Und das hat natürlich zur Folge, dass, wenn die Kiste angeschürt wird, die Raumlufttemperatur sehr schnell nach oben springt. Und wenn das dann über ein paar Stunden an ist, würde der normale Raumfühler ja erkennen, die Raumtemperatur ist erreicht, die Fußbodenheizung kann ausgehen. Aber dafür haben wir ja bei dem Icon-System, das du angesprochen hast, einen Raumfühler, der einen Infrarotsensor hat. Dieser Infrarotsensor misst unterhalb von sich die Bodentemperatur und da können wir die Bodentemperatur auch begrenzen. Zum einen nach oben, aber natürlich auch nach unten hin. Nach oben kann man es begrenzen, wenn der Schreiner sagt, der hochwertige Holzboden, den wir hier verlegt haben, darf auf keinen Fall wärmer werden als 24,2 Grad, dann können wir da den Riegel vorschieben. Auf der anderen Seite nach unten macht es natürlich Sinn, dass wir immer irgendeine Basistemperatur haben von meinetwegen 22,5, 23 Grad, die immer gehalten wird, auch wenn der Kachelofen oder so ein kleiner Schwedenofen an ist. Wenn dann nämlich das Feuer ausgeht und die Speichermasse, wie bei mir zu Hause, jetzt nicht besonders groß ist, dann ist natürlich die Raumtemperatur auch im freien Fall. Und der Boden, der dann durchgängig vorgeheizt ist, kann das auffangen. Ansonsten würde natürlich die Reaktionsgeschwindigkeit von der Fußbodenheizung dem ein kleines bisschen im Widerspruch stehen, dass die Raumlufttemperatur durchgängig angenehm ist. Wie gesagt, der Bodenfühler ist ja auch so sicher eine gute Empfehlung, wenn man jetzt auch weiter Richtung Heizen, Kühlen denkt. Man kann ja auch die Heizen, Kühlen-Applikationen mit dieser Smart-Home-Regelung abdecken. Und auch da, sage ich, im Sommer, man kann ja über den Fußboden temperieren, aber wenn der Boden dann klatschkalt ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Also da kann man wieder das Nützliche mit dem Komfort wieder ganz gut verbinden und verknüpfen. Und da finde ich einfach, da ist unser System, das Elli in Verbindung mit dem Icon, wirklich gut aufgestellt. Schon bei dem Standard-Hauptregler oder man kann dazu sagen Klemmleiste, also dem Modul, wo die Stellantriebe für den Fußbodenheizungsverteiler angeschlossen werden, schon die Standardvariante kann ja Heizen und Kühlen darstellen. Und wenn es dann darum geht, komplexe Kühlsysteme mit zu integrieren, haben wir noch eine mit der erweiterten Funktion, wo wir dann wirklich alle Anwendungsfälle abdecken können. Was ich in zentralen Vorteil finde bei dem Icon-System für die Fußbodenheizungsregelung ist, dass bei dem Hauptregler beide Anschlussvarianten schon integriert sind. Das heißt, wir können zum einen Raumfühler per Funk anbinden. Es gibt aber im Altbau durchaus Situationen, wo in den 80er Jahren Fußbodenheizung verlegt wurde. Damals war es aber üblich, dass man nur in den Haupträumen einen Raumfühler installiert hat, meinetwegen im Wohnzimmer und in der Küche. Dann gehen von dort schon mal Kabel zu dem Fußbodenheizungsverteiler hin. Und das können wir ja ganz gut kombinieren, dass wir sowohl verdrahtete als auch Funkraumfühler in dem Grundsystem installieren und einstellen können, ohne dass wir Zusatzmodule brauchen. Das war ja beim Vorgängersystem von dem jetzigen Icon 2 so eine kleine Hürde, dass wir da mit dem Zigbee-Modul und App-Modul, Funkmodul natürlich schon ab und zu mal für Verwirrung gesorgt haben. Das Schöne finde ich jetzt bei dem neuen System, dass da wirklich alles integriert ist. Ja, und auch diese Kommissionierung, das war ja auch früher nicht ganz so einfach, wo man mit verschiedenen Drucktasten das am Regler selbst programmieren musste. Heute geht man mit der App durch, man scannt das Raumthermostat ein, also da hat sich wirklich viel getan und die sogenannte Usability ist ja jetzt wirklich, wirklich viel, viel besser und einfacher und jeder, der das auch zum ersten Mal macht, der sagt dann gleich, da gibt es das Video dazu, da schaut man sich an und dann kennt man sich aus, wie das Ding funktioniert. Du, allein die Situation, dass der Installateur in einem, nehmen wir jetzt mal an, Neubau, das ganze Fußbodenheizungssystem installiert, da ist natürlich noch weit weg, dass der Kunde drin wohnt, geschweige denn, dass er eine Internetverbindung hat. Ne? Deswegen die Einrichtung von dieser, ich sag mal, Installateurs-App Icon 2 funktioniert auf Bluetooth-Basis. Das heißt, Bluetooth, das macht der Installateur von seinem Handy direkt mit der Anlage, ohne irgendeinen Internetzugang vom Kunden zu brauchen. Ja, das ist ein großer Vorteil auch. Ja, das stimmt. Weil du großer Vorteil gerade erwähnst. Ich habe einen Architekten hier bei mir in der Region, der das System eigentlich fast bei jedem Bauvorhaben installieren will, weil wir bei den verdrahteten Raumfühlern ja die Möglichkeit haben, das ins Schalterprogramm zu integrieren, wenn es um die Unterputzvarianten geht. Das ist für ganz viele ein wirklich schlagkräftiges Argument, um aus optischem Gesichtspunkt zu sagen, das ist jetzt in einer Schalterlinie mit dabei, das schaut optisch gut aus. Ja. Vielleicht müssten wir da fachlich kurz abschweifen, dass natürlich die Positionierung des Lichtschalters als Standort für den Raumfühler nicht immer ideal ist, weil meistens sind die direkt neben der Zimmertür. Und wenn die Zimmertür nicht ganz geschlossen ist, dann messe ich da mehr die Raumlufttemperatur vom Nebenraum. Also es gibt schon klare Punkte, wo so ein Raumfühler ideal installiert wäre. Aber wenn es um die optischen Thematiken geht, Komfort und Optik, dann ist natürlich so ein integrierter Schalter in die Lichtleiste ist schon perfekt. Gut, das, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja vielleicht auch generell ein Thema, was man vielleicht kurz erwähnen sollte. Thema Einzelraumregelung und offene Türen pendelt sich natürlich etwas aus, weil wenn ich Räume, die nicht genutzt sind, absenken möchte und dann die Türsperrangel weit offen lasse, dann wird es natürlich die Luft entsprechend austauschen und das nicht so funktionieren. Also da muss man vielleicht generell ein bisschen aufpassen, dass man dann die Türen auch schließt, damit die Regelung auch funktionieren kann, weil da kann die beste Regelung dann nicht dorthin regeln, wo man will, wenn es permanent Luftaustausch gibt. Das ist ja auch immer wieder das Thema, was man hört auch. Absolut, absolut. Und das ist ja, ich sage mal, jedes System, jede Anlage kann ja noch so perfekt gebaut sein. Das Nutzerverhalten dahinter ist immer sehr entscheidend. Und selbst wenn wir so grundlegende Themen sehen wie das Lüften, ne, dass das Zimmer den ganzen Tag, dass die Fenster da auf Kipp stehen, dann habe ich einfach energetisch einen viel, viel höheren Bedarf, als einmal Stoß zu lüften. Und dann gibt es Beschwerden, dass Energiekosten zu hoch sind. Und das muss man dann ja nicht nur immer mit der technischen Anlage, sondern tatsächlich auch mal mit dem Nutzerverhalten abgleichen. Und da hat man meistens sehr, sehr großes Einsparpotenzial. Ja, definitiv. Also apropos Einsparpotenzial, der hydraulische Abgleich, den machen unsere Systeme ja auf elektronischem Wege. Wie ist denn es in Österreich mit der Förderung? Weil in Deutschland ist es tatsächlich so, dass jetzt seit einigen Monaten das Verfahren B ja erforderlich ist. Das heißt, die Heizlastberechnung raumweise, zwar nach einem vereinfachten Verfahren, aber dann auch zwingend vorgeschrieben ist, dass mechanisch die Voreinstellung gemacht wird. Das heißt, das Eli-System und Icon-System ist heute, Stand Februar 2025, nicht in der Lage, die Förderung auszulösen. Das heißt, man muss trotzdem manuell einstellen. Ist das bei euch in Österreich genauso? Ja, wir hängen ja grundsätzlich, hängen wir meistens, was Normative angeht, bei euch uns an. Bei uns ist der hydraulische Abgleich auch zu machen, wobei das ist dann wieder eine österreichische Lösung. Es ist nicht so genau definiert, wie genau der Abgleich zu machen ist. Mhm. Weil es ist ja auch so, dass bei uns in der Baurichtlinie eigentlich drinnen steht, eine Einzelraumregelung ist verpflichtend. Und da gibt es dann auch wieder Findige, die sagen, naja, wenn ich meine Dacosette am Fußbodenheizungsverteiler einstelle, dann mache ich ja schon eine Einzelraumregelung. Also das ist wieder ein bisschen das Österreichische. Es muss zwar gemacht werden, aber wie es dann genau gemacht wird, ist dann wieder Auslegungssache, sage ich mal. Wir arbeiten ja daran, dass der Gesetzgeber das wieder anerkennt, dass diese temperaturbasierten Systeme Anwendung finden, weil die Systeme machen das ja. Die machen das sogar sehr gut und machen das meist sogar exakter und genauer als das, was man überhaupt mechanisch voreinstellen kann. Aber da sind wir gerade momentan in so einem kleinen Luftloch, was die Förderung betrifft, weil das schon ein zentrales Thema natürlich für viele Leute ist, wenn es darum geht, im Neubau oder bei der Heizungssanierung zu arbeiten. Aber genau solche Systeme wie der ECO, der programmierbare Thermostatkopf, das Elli-System für die Heizkörper oder das Icon-2-System für die Fußbodenheizung sind ja Systeme, die auch in der Nachrüstung ganz große Anwendung finden und damit dann entsprechend natürlich auch in der Nachrüstung weit weg von jeder Förderung sehr interessant sind. Was mir fällt auch gerade ein interessantes Beispiel ein, was in Osttirol ganz gerne gemacht wird. Die machen eine referenzraumgeführte Regelung. Das heißt, beim Mehrfamilienwohnbau gibt es ja verschiedene, sage ich mal, Heizlasten im Norden und im Süden, speziell jetzt in der Übergangszeit, wo ich im Süden mehr Sonneneinstrahlung habe. Und da kann ja auch unser System anhand des schlechtesten Raums dann die Vorlauftemperatur entsprechend regeln, um in einer angegebenen Zeit die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Ist ja auch eine super Lösung, die auch sehr energieeffizient ist, wo ich mit der Gesamtvorlauftemperatur dann wieder einiges runterkommen kann. Ja. Jetzt haben wir noch manchmal die Hürde, dass der Installateur bei elektronischen Systemen, ich sage mal, von seinem eigentlichen Stammgebiet ein kleines bisschen weggeht, ne? Wenn es darum geht, mechanische Arbeit zu machen, vielleicht mal eine Heizkurve am Heizgerät einzustellen. Aber ansonsten sind es ja doch viele mechanische Arbeiten und auch planerische Arbeiten. Aber die Systeme sind ja extrem einfach zu installieren, zu verstehen, ohne dass ich das jetzt despektierlich meine. So hat ja jeder letzten Endes einen Vorteil. Das ist so eine schöne Win-Win-Situation, kann man es ja fast nennen. Ne? Der Kunde hat Komfortzuwachs und Energie weniger Verbrauch. Der Installateur hat einen durchaus angenehmen Umsatz mit relativ geringem Montageaufwand. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir größeren Anklang am Markt finden. Von daher ist es schon, ich sag mal, sehr zukunftsträchtig, was diese elektronischen Smart Home Systeme machen. Vor allem, das kann man ja vielleicht auch erwähnen, dass wir mit der Zigbee-Technologie arbeiten. Zigbee ist eine Funktechnologie, die letzten Endes mittlerweile bei allen gängigen Smart-Home-Systemen, Rollo-Steuerung, Lichtsteuerung und so weiter, in Anwendung sind. Ja. Theoretisch könnte man unser System ja, ich sag mal, auf zwei Arten und Weisen verwenden. Einmal als geschlossenes System, ich sag mal, nur Danfoss-Komponenten, das kann der Installateur machen, installiert das alles und hat eine Einzelraumregelung beim Kunden hinterlassen, die perfekt funktioniert. Ich sag mal, der geneigte Endnutzer kann das aber natürlich auch in seine Smart-Home Umgebung mit einbinden. Wenn er dann ein Szenario programmiert, das Kino geht an, der Whirlpool geht aus, das Licht wird gedimmt und die Heizung fährt ein Stück hoch, das wäre theoretisch alles möglich. So ist es, ja. Das ist relativ frei und sage ich mal, unbegrenzt erweiterbar, auch von den Geräten her. Also ich habe jetzt auch schon einige Systeme gemacht und immer wieder die Frage, wie viele Geräte kann man zusammen fassen, so ein großes Haus hatte ich eigentlich noch nie, wo wir das Thema hatten. Und auch mit der Zigbee, mit dieser Funkverbindung, das muss man wirklich sagen, das läuft relativ stabil auch und hat auch wenige Probleme. Wenn jetzt nicht ganz alte Häuser sind mit 1 Meter dicken Steinmauern, dann funkt das eigentlich ganz gut zwischen den einzelnen Komponenten herum. Absolut, absolut. Sag mal, Florian, bist du eigentlich auf der Messe in Frankfurt? Das kann ich dir noch nicht genau sagen. Ich weiß, dass es auch am Plan steht, dass da Leute von uns draußen sind. Wenn nicht ich, dann Kollegen. Aber da wird es wieder rund gehen, denke ich. Auf jeden Fall auf der ISH in Frankfurt. Ich glaube, die ist vom 17. bis 21. März jetzt in den nächsten Tagen. Werde ich auf jeden Fall die ganze Woche da sein. Würde mich tierisch freuen, wenn wir uns da mal wieder sehen könnten. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr, liebe Kunden, ihr, liebe Zuhörer, mal vorbeischaut. Sprecht mich gern an auf den Podcast. Wenn der Florian da ist, natürlich ihn auch sehr gerne. Ich freue mich auf die Messe. Das ist immer wahnsinnig interessant, der Austausch mit zum einen natürlich Kollegen, zum anderen mit dem Kunden. Natürlich aber auch zu sehen, was macht die ganze Branche, in welche Richtung bewegt sie sich. Und da hat man die letzten Jahre schon ganz oft feststellen können, dass es genau in Richtung des Themas geht, das wir heute hatten, nämlich smarte Lösungen, elektronische Lösungen, Steigerung von Komfort und den Energiebedarf senken. Das ist, glaube ich, eine zukunftsweisende Technologie, die wir sicherlich auch auf der Frankfurter Messe wieder sehen werden. Definitiv, definitiv. Ja, vielleicht sehen wir uns. Mich würde es auch freuen, Tobias. Und sonst inzwischen wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Komm gut rum. Das werde ich auf jeden Fall haben. Dir wünsche ich das auch. Danke, lieber Florian. Und du gehst jetzt wahrscheinlich nochmal deine Gummimatten abwaschen, ne? Ja, das ist wegen Schnee und Regen und so weiter. Es ist momentan Mammutaufgabe. Also Auto sauber halten ist momentan schwierig, aber ja, es wird ja von Tag zu Tag wieder besser. Die Stoffmatten sind schon in den Startlöchern wieder. Hast du schon mal über eine Schutzfolie auf deiner Gummimatte nachgedacht? Schutzfolie, das wär was Neues. Ja. Schutzfolie, so wie bei den Formel-1-Fahrern zum Abreisen. Ja, genau. Visier. Jeden Tag einmal. Aber es wäre wieder nicht so nachhaltig. Also es passt dann auch wieder nicht zu uns. Hervorragend. Florian, hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, wir hören uns. Macht's gut. Servus, ciao. Tschüss.